Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt. In der Steueroase. Ja, guten Tag, Clara, mein Name. Ich beziehe mich auf eine Seite von Ihnen im Internet. Es geht um die Cayman Islands. Von Jörn Klare. Da hätte ich ein Interesse. Würde mich freuen, wenn Sie zurückrufen könnten. Das ist in Berlin 030. Und schließlich durch eine solidarische Steuerpolitik. Eine Vermögensabgabe, eine Vermögensbesteuerung und eine Anhebung der Erbschaftssteuer. Berlin-Mitte, Spandauer, Ecke Karl-Liebknecht-Straße. Ein paar tausend Demonstranten. Aufgerufen hat ein Bündnis von Attac und Arbeiterwohlfahrt mit Verdi und Weed unter dem Motto Unfair teilen. Fair mit F und I. Dieser exklusive Reichtum ist wirtschaftlich funktionslos und er ist gesellschaftlich parasitär. Junge und Alte, lässig Engagierte und schmallippig Verbitterte. Dazwischen mannsgroße, aufblasbare Palmen mit dazugehörigen kleinen Inseln. Sieht lustig aus, ist aber nicht so gemeint. Es geht um Steueroasen. Steuerparadiese, Schatten- oder Offshore-Finanzplätze. Orte, an denen sehr geringe oder gar keine Steuern anfallen. So gut wie gar nicht oder nur sehr wenig reguliert wird. Und alle Geschäfte mit einem Höchstmaß an Vertraulichkeit ablaufen. All das dient entweder eindeutig kriminellen oder auch durchaus legalen Geschäften. Jörn Klare, hallo? Ja, schönen guten Tag. Kanzlei ETC. Sie hatten angerufen, weil Sie Fragen haben? Ein Test. Ich will wissen, wie man mit so einer Steueroase ins Geschäft kommt. Das Telefonat ist nachgestellt und ich würde gerne ein paar Leute kennenlernen, die da Geschäfte machen. Einen Flug in die Karibik habe ich auch schon gebucht. Ja, genau, das ist nett, dass Sie so schnell zurückrufen. Sehr gerne, gar kein Problem. Da gab es irgendwie... Es geht nur mal um so eine grobe Orientierung, was die Cayman Islands betrifft. Ja? Naja, man überlegt natürlich auch so mit seinen Geschäften. So grob gesagt, da eine Firma zu gründen, ist das möglich? Sehen Sie da... Laut der Bank für internationalen Zahlungsausgleich fließen weltweit über die Hälfte aller Bankvermögen und ein Drittel aller ausländischen Direktinvestitionen über Offshore-Finanzplätze. Die Deutsche Steuergewerkschaft geht davon aus, dass deutsche Bürger bis zu 400 Milliarden Euro Schwarzgeld im Ausland liegen haben. Eine Summe, die den aktuellen Bundeshaushalt um ein Drittel übersteigt. Darüber hinaus wird vermutet, dass jährlich allein deutsche Unternehmen den Staat durch legale Steuertricks um bis zu 30 Milliarden Euro bringen, was dem kompletten Schuldendienst der Bundesrepublik entspricht. Wenn man Cayman eingibt? Ja. Cayman, also wir versuchen es mal mit einem Ort. Ich habe falsch geschrieben. Genau. Sebastian Mondial ist Datenjournalist im Team Recherche des Norddeutschen Rundfunks. So, hier ist die Liste richtig schön gefüllt. Und dann gibt es hier sehr, sehr viele Postadressen, Briefkastenfirmen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Cayman Islands. Auf seinem Bildschirm stehen die Namen von Firmen und Partnern, die über die karibischen Cayman Islands miteinander Geschäfte machen. Jeder Mausklick führt tiefer hinein in ein weit verzweigtes internationales Netzwerk. Man kann hier quasi sich jetzt mal eine Postbox hier rausnehmen und gucken. Ich mache so einen Internethandel mit... Spiritosen-Raritäten auf einem gewissen Level. Da ist die Überlegung, das Gedankenspiel, das dahin zu verlegen. Stimmt nicht. Dann gibt es auch noch so ein Vermögen in der Schweiz, wo ich auch überlege, was ich damit machen muss. Stimmt auch nicht. Ja, gut. Okay, hier hängt jetzt an dieser speziellen Briefkastennummer eine Firma dran, nämlich die Swiss Bank and Trust Corporation Limited. Klingt ja schon mal sehr spannend. Schweiz. Mondial war maßgeblich an der Auswertung einer Festplatte beteiligt, die 2011 Gerard Ryle, dem jetzigen Chef des ICIJ, des International Consortium of Investigative Journalists, zugespielt wurde. Die Recherchen unter dem Stichwort Offshore Leaks sorgten weltweit für Aufsehen. Ja, grundsätzlich sind erstmal einige Fragen zu klären. Also, wo sind Sie dann ansässig? Wollen Sie Ihren Lebensmittelpunkt verlagern oder wollen Sie in Deutschland bleiben? Das sind so Rahmenbedingungen, die dann geklärt werden müssen. Es handelt sich ja dabei um eine Steueroase. Rund 130.000 Personen, auch aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, einschließlich der Beteiligung zahlreicher Großbanken, machen Offshore-Geschäfte. Staatsoberhäupter, Waffenschmuggler, Steuerflüchtlinge, Mittelständler, prominente Betrüger. Eine Frage, so mit dem Bankgeheimnis, das kriegen die da auch hin, oder? Das kann ich Ihnen jetzt so aus dem Stegreif gar nicht sagen. Ich würde Sie auch gerne an den zuständigen Berater weiterleiten. Was ich Ihnen auch anbieten kann, ist, dass wir Ihnen vorab schon mal Informationen per E-Mail zusenden. Wenn der Berater Bescheid weiß, kann er Ihnen ja eventuell auch noch andere attraktive Standorte zusenden. Und ja, dann schauen wir weiter, was für Sie interessant ist. In Notizen haben wir auch gefunden, dass vermutlich Schweizer Anwälte schon in der Zeit Mitte, Ende der 2000er gesagt haben, hier, unser Standort wird langsam immer heißer, was so irgendwie Steuerreglementierung betrifft und Identifikation, Sprichwort Schweizer Nummernkonten und so. Wie wäre es, wenn ihr euer Geld mal von der Schweiz in den Offshore-Bereich bringt? Das haben dann noch einige schon getan. Obwohl alle Geldflüsse dokumentiert sind und mit den Dateien handfeste Beweise vorliegen, wollte keiner der Deutschen etwas damit zu tun haben. Dabei hatte das ICIJ eine Zusammenarbeit mit staatlichen Behörden grundsätzlich abgelehnt. Die Leute haben natürlich versucht zu leugnen, dass sie das sind, von der Identität her. Aber wir haben so viele Ausweiskopien gefunden. Da musste man dann auch schon sagen, fälschbar ist das nicht. Hallo? Ja, guten Tag, Clara, mein Name. Ich arbeite für den ARD-Rundfunk an einer Recherche, die mit Steueroasen in der Karibik zusammenhängt. Und da gibt es Dokumente, in denen auch Ihr Name auftaucht. Das kann nicht sein. Hallo? Ähnlich klang das, als bei einer anderen Recherche im Steuerparadies Panama die Namen der Familie Porsche, Piëch und Quandt sowie der Verleger Hubert Burda, die Kaffeedynastie Jacobs und die Bankiersfamilie von Fink auftauchten. Man zeigte sich überrascht. Burda wollte von den Firmen in Panama nichts gewusst haben, andere sie nicht genutzt haben, Piëch und Porsche sie nicht aus steuerlichen Gründen genutzt haben. Dabei sind in keinem großen Industriestaat die Vermögensabgaben so gering wie in Deutschland. Ja, ich rufe an wegen Dokumenten zu Geschäften auf den Virgin Islands. Es ist dichter und voller geworden hier vor der Bühne. Wir sind richtig viele, die Sonne scheint und wir werden heute gemeinsam ein starkes Zeichen setzen für Umverteilen. Am Hackeschen Markt in Berlin-Mitte ziehen die Demonstranten an Starbucks vorbei. Starbucks macht sein Geld mit Lifestyle-geschwängertem Kaffee und trendigem Süßkram in Kombination mit einer interessanten Steuergestaltung. Mehr als 150 Filialen in Deutschland machten 2011 einen Umsatz von 117 Millionen Euro. Anfallende Gewinnsteuern? Null. Denn offiziell machte das Unternehmen im selben Jahr in Deutschland 5,3 Millionen Euro Verlust, weil es sich selbst jährlich 7,2 Millionen Euro Lizenzzahlungen an die eigene Starbucks-Holding in den Niederlanden überweist. 7,2 Millionen Euro dafür, dass die Starbucks-Läden in Deutschland das Starbucks-Firmenlogo und Konzept nutzen dürfen. Dazu kommen noch Zinsen für Kapital, das Starbucks zum Teil auch von sich selbst in den Niederlanden geliehen hat. Das ist praktisch, weil in den Niederlanden Lizenzzahlungen steuerbegünstigt und Zinseinnahmen komplett steuerfrei sind. Am Ende sind das dann 0 Euro für den deutschen Fiskus und 900.000 Euro für die niederländischen Steuerbehörden. Im Geschäftsbericht liest sich das so: Aufgrund des Jahresfehlbetrages des Geschäftsjahres sowie der Verlustvorträge ergibt sich kein Steueraufwand. Oder Amazon. Amazon machte 2012 mit deutschen Kunden einen Umsatz von 8,7 Milliarden Euro. Weil der über Gesellschaften in Luxemburg floss, zahlte Amazon für diesen Zeitraum hierzulande lediglich 3,2 Millionen Euro Steuern. Und da sind nun Dokumente aufgetaucht, in denen Ihr Name... Ich bin einer der 120.000, 130.000 Leute. Ein Mann in einem neutralen Besprechungszimmer irgendwo in Norddeutschland. Er meint die Liste aus der Offshore-Leaks-Recherche. Indem ich eine Firma gegründet habe auf den British Virgin Islands. Um die Frage vorwegzunehmen, warum habe ich diese Firma gegründet? Peter Hornung, Redakteur des Norddeutschen Rundfunks im NDR-Inforeporter-Pool, hatte ihn ausfindig gemacht und zu diesem Treffen überredet. Bedingung, keinen Namen und die Stimme verfremdet. Ich hatte ein Unternehmen in Deutschland und kam in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Und in Deutschland ist es so, dass es nicht einfach ist, mit so einer Situation dann umzugehen. Seine Sicht der Dinge lässt sich nicht überprüfen. Die Firma auf den British Virgin Islands will er nicht gegründet haben, um Steuern zu sparen oder gar zu hinterziehen, sondern um trotz einer privaten Insolvenz erstmal überhaupt selbstständig arbeiten zu können. Ich habe einfach mal meinen Kopf ein bisschen genutzt und auch geguckt, wie es andere teilweise machen und habe das Unternehmen für 1 Euro verkauft und auf die Reise schicken heißt, es ist innerhalb, ich glaube, 6 Monaten ist es 37 Mal umgezogen innerhalb der EU. Da sind die Spuren so verwischt, da findet niemand mehr etwas. Und dann selber, um die Möglichkeit zu haben, zukünftig weiter lebensfähig zu sein, habe ich eine Firma dann offshore gegründet. Denn anders wäre es mir überhaupt nicht möglich gewesen, als Kaufmann zu arbeiten. Da finden Sie im Internet Unternehmen, die eine Service-Dienstleistung anbieten. Und da habe ich mich für einen entschieden. Und über ihn habe ich die Gesellschaft auf den British Virgin Islands gegründet. Und ja. Eine Dienstleistung, wie sie auch die Hamburger Kanzlei bietet, mit deren Hilfe ich meine Fantasiefirma auf den Caymans gründen wollte. Die hatte mir noch jede Menge Unterlagen geschickt, mit bunten Bildern von europäischen Oasen wie Zypern, Bulgarien und Madeira, pflichtschuldigen Hinweisen auf einschlägige Gesetze und dem eindeutigen Angebot einer so wörtlich, wo kein Kläger, da kein Richter Gesellschaft. Passkopie, eine Bestätigung der Existenz der Person, das macht man meistens mit der Kopie einer Verbraucherrechnung. Und dann wurde das gegründet und das geht ratzfatz. Das ist eine Sache von 14 Tagen und dann haben sie eine Firma mit Siegel und anderen dran. Das Standardpaket für Geschäftsgründung mit eingetragenem Firmensitz sowie einem Vertreter vor Ort kostete einmalig 1.427 Euro. Die jährlich fortlaufenden Kosten wurden mit 952 Euro veranschlagt. Das Konstrukt war so gewählt, dass man dann einen treuhänderischen Director eingesetzt hat. Da gibt es dann auch einen treuen Vertrag, das heißt, er kann nicht rumvorwerken, wie er möchte, sondern ist an meine Weisung gebunden. Aber nach außen hin tritt er als Inhaber und Director auf. Das sind meistens Rechtsanwälte, die eben auch das als Dienstleistung anbieten. Gibt es eine Jahrespauschale und dann machen die da ihren Stempel drauf und fertig. Wir können das mit dem Umverteilen nämlich gleich auch im Stehen einmal ausprobieren. Alle, die eine Münze haben, hebt die schon mal ein bisschen hoch, damit man die sieht. Unweit einer Filiale der Deutschen Bank bahnt sich der Protestzug weiter seinen Weg durch Berlin. Deutsche Bank and all its employees has always played an active role in society by combining our culture of performance with a culture of responsibility. Die Deutsche Bank wirbt mit ihrer Verantwortungskultur. Was ist, wenn man Deutsche Bank eingibt? Können wir das? Mondial, wieder per Mausklick unterwegs in die Offshore-Leaks-Datenbank. Ja, ich setze das jetzt mal zurück, gebe jetzt mal Deutsche Bank ein. So, und als nächstes kriege ich hier die Deutsche Bank mehrfach eingezeigt, und zwar einmal sogenannte Master-Clients. Das sind also verwaltende Kunden, die also sozusagen unter sich noch verschiedene Firmen steuern oder beziehungsweise für verschiedene Sachen verantwortlich sind. Dann Offshore-Firmen beziehungsweise Firmen, deren Namen irgendwie mit der Deutschen Bank zusammenhängt. Und dann Adressen, in denen Deutsche Bank vorkommt. Mit jedem Klick zeigt der Bildschirm eine neue Grafik mit einem neuen Netz von Offshore-Geschäftsbeziehungen der Deutschen Bank. Eben zum Beispiel die Deutsche Bank und deren Dependance in dem Thomasek Tower in Singapur. So, ich klicke also jetzt mal auf Deutsche Bank AG Singapur Branch. Und als nächstes bekomme ich erstmal hier noch eine weitere Offshore-Konstruktion. 19,682 people in 41 countries. More than 29,000 volunteer days for 2,384 partner organizations. Die Deutsche Bank erklärt das eigene gute Geschäftsergebnis auch schon mal mit der vorteilhaften geografischen Verteilung des Konzernergebnisses. Ein Blick in den letzten Geschäftsbericht zeigt, was damit gemeint ist. Allein auf den Cayman Islands kommt die Deutsche Bank auf 105 Unternehmen und Beteiligungen. Vielmehr sind es nicht mal an ihrem Sitz in Frankfurt. Und dann gibt es da noch die Geschäfte in Luxemburg, Delaware, Österreich, Guernsey, Jersey, Gibraltar, Malta, Singapur, Zypern, Irland, Bahamas, Mauritius, British Virgin Islands, Vermont, Hongkong, Uruguay, Malaysia, Schweiz, Niederlande. Standorte, deren Steuergesetze garantiert kundenfreundlicher sind als die deutschen. Bis vor 2 Jahren wurde dafür noch völlig ungeniert mit Deutsche Bank Offshore geworben. Mittlerweile ist man da weniger offensiv, was aber nichts daran ändert, dass nach wie vor mehr als die Hälfte der Tochter- und Zweckgesellschaften sowie assoziierter Unternehmen in Steueroasen angesiedelt sind, wo die Deutsche Bank dann auch ihre Kunden aus der Heimat wieder trifft. Viele deutsche große Konzerne haben operative Ableger in solchen Steueroasen. Aber nicht nur die Deutschen sind dort unterwegs. Geschätzt sind 99% aller größeren Unternehmen weltweit dort zu finden. Banken sind erstmal nur, wie sagt man im Englischen so schön, Enabler. Sie ermöglichen Kunden durch Beratung bestimmte Sachen vorzunehmen. Bei der Deutschen Bank war es die Zweigstelle in Singapur. Zum Beispiel. Die Kunden ermöglicht hat, Offshore-Konten zu eröffnen. Und das an sich ist ja erstmal okay. Nun wissen wir eben, die Firmen haben es immer nicht so genau genommen mit der Identifikation der Leute und dem Prozedere. Stellt sich die Frage, wusste das die Deutsche Bank? Ist das ein Ziel, warum sie genau mit diesen Firmen zusammengearbeitet haben? Leider will sich aber niemand von der Deutschen Bank zu diesem Thema vor einem Mikrofon äußern. Ich lasse mir nicht einfach den Stempel auf die Stirn drücken. Du, Steuerflüchtling, du bist ein Sozialschmarotzer, lebst hier, aber... Sondern ich möchte da schon ein bisschen tiefer gehen. Der Mann, der eine Firma auf den Virgin Islands gründete, sieht sich nicht als Täter. Zumindest nicht als Einzeltäter. Alle machen das. Oder was meinen Sie, warum ist sonst eine Deutsche Bank auch angesiedelt? Weil sie die Interessen von deutschen Unternehmen auch vertritt. Das Firmenkonstrukt auf den British Virgin Islands hat er dann doch nicht genutzt, sagt er, weil er zwischenzeitlich geheiratet hat. Seitdem führt er ein Unternehmen auf den Namen seiner Frau. Es ist keine große Kritik an dem System, aber wenn wir da wirklich in die Tiefe gehen und wir auch schauen, was uns die Politik vorlebt, was große Konzerne machen mit Bilanzverschiebung, mit unterschiedlichen Bilanzdaten, die Gewinne international hin und her zu schieben. Leute, jetzt ist aber mal gut. Geschädigt hat er, nach Selbstaussage, lediglich das Finanzamt. Das habe ihn ständig drangsaliert, anstatt ihn arbeiten zu lassen. Wenn ich dann gleichzeitig sehe, wie Steuern verschwendet werden und Sachen passieren, wo einfach nur Hanebüchen ist. Weil die Leute nicht mit ihrem eigenen Geld arbeiten, sondern mit Fremdengeld arbeiten. Wo liegen wir? Nehmen Sie Berliner Flughafen, Hamburger Elbphilharmonie, egal wo Sie reingreifen. So gesehen wäre die Nutzung von Steueroasen eine Art Notwehrakt. Fakt ist doch, warum wird so etwas gemacht? Es geht einfach darum, erstens gibt es die Möglichkeiten, sie sind legal und je größer man ist, umso mehr wird es genutzt und umso einfacher ist es. Insofern hält sich dann manchmal ein schlechtes Gewissen auch in Grenzen. Heute macht er seine Geschäfte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Steuerfrei, vollkommen legal. Ich habe eine Firma und werde auch meinen Lebensmittelpunkt dorthin verlagern, ja. Weil vieles, was hier passiert, mag ich einfach nicht. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome aboard the Spider Canada 972, leaving shortly for Grand Cayman. Captain and the first officer joining the entire crew. Über dem türkisblauen Wasser der Karibik. Noch eine gute Flugstunde zu den Cayman Islands. One last time to pick up the rest of the cups, glasses, newspapers and anything else you'd like to dispose of. Thank you. Die Cayman Islands sind so etwas wie das Bilderbuch-Paradebeispiel einer Steueroase. Im Financial Secrecy Index des Tax Justice Networks, einer Art weltweitem Ranking für Offshore-Finanzplätze, liegen die kleinen Inseln aktuell hinter der Schweiz, Luxemburg und Hongkong an vierter Stelle. Eine größere und zwei kleinere Inseln, etwa 400 Kilometer südlich von Kuba. Nachdem im Jahr 1788 ein Mitglied des englischen Königshauses vor der Küste der Hauptinsel Schiffbruch erlitt und gerettet wurde, befreite König Georg III., George William Frederick, die Inseln für alle Zeiten von sämtlichen Steuern und Abgaben. Heute sind die Cayman Islands ein halbautonomes britisches Überseegebiet mit gut 50.000 Einwohnern, 200 Banken und 90.000 registrierten Unternehmen, in denen weit über 2 Billionen Dollar stecken sollen. Es gibt Traumstrände für vor allem amerikanische Touristen, viele Hotels und noch mehr moderne Bürohäuser. Neben der Deutschen Bank sind hier, soweit bekannt, auch Lufthansa, Allianz, Commerzbank, Deutsche Post, Deutsche Telekom, EADS, Fresenius MC, Heidelberg Zement, SAP, Siemens und VW tätig. It's the office of the Deutsche Bank here. Yes, sir. Okay, thank you. Ein Besuch bei der Deutschen Bank in der Hauptstadt Georgetown. Die Filiale liegt im Erdgeschoss eines unspektakulären Gebäudes unweit des Cricketplatzes. Wer rein will, muss klingeln. Hello, my name is Jochen Klare. I'm a German journalist and I would like to talk to someone of the Deutsche Bank here. Meine Bitte um ein Interview hier auf den Cayman Islands wurde von der Pressestelle der Deutschen Bank in Frankfurt ohne Begründung abgelehnt. Klare, K-L-A-R-E. They are a classic tax haven. It did start from a position of extreme dirtiness, of extreme tolerance for drugs, money. Nick Jackson sagt, dass die Cayman Islands eine klassische Steueroase sind, deren Karriere mit schmutzigem Geld meist aus Drogengeschäften begann. Jackson ist Brite, 47 Jahre alt und Autor des Standardwerkes Schatzinseln. Und er ist Berater des Tax Justice Networks, einer Nichtregierungsorganisation, die sich dem Kampf gegen die Steueroasen verschrieben hat. Out in the Caribbean and places like that, you always had any kind of pirate coves and smuggling havens and, you know, places where people could go and do their business away from the rule of law. In der Karibik habe es schon immer Buchten für Piraten und Häfen für Schmuggler gegeben, wo keine lästigen Gesetze die Geschäfte störten. I'm a journalist from Germany. Durch die Tür der Deutschen Bank in Georgetown ist erstmal kein Durchkommen. I'm working for a national German radio. Is it possible to talk to someone of the Deutsche Bank about... No. Just give me one second. You can't always get what you want. You can't always get what you want. The real phase two of the growth of the offshore system started in the period of globalization, sort of starting in the 1960s and the 1970s. Die Hochsaison der Steueroasen habe in den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen. In the 1970s, there was a real sort of counterculture element of, you know, Mick Jagger and the Rolling Stones and all this kind of stuff. Where it was about laws are there to be broken and, you know, the establishment needs. Die große Zeit der Gegenkultur, als Mick Jagger die Verachtung des Establishments vorlebte und Gesetzesbrecher als coole Typen galten. Heute aber, sagt Jackson, sind gerade die Steueroasen wichtiger Bestandteil des Establishments. Orte, an denen sich wirtschaftliche und politische Macht ballt. Now tax havens are the establishment. You know, this is where so much political and economic power in the world lies today. What is it about, sorry? A radio documentary about Cayman Islands. About Cayman Islands. Okay, just give me one second. Okay. My God, what is it? Die Cayman Islands wollten nie unabhängig von Großbritannien werden. Die Bindung garantierte Kunden Vertragssicherheit, dazu Vertraulichkeit und Steuerfreiheit. Und die Inseln wurden zu einer Zuflucht für schmutzige Gelder aus der ganzen Welt. Auch wer illegale Geschäfte macht, bevorzugt stabile politische Verhältnisse. Zumindest wenn es um die Sicherung der eigenen Profite geht. Das von London dominierte Geflecht mit den Überseeterritorien wie Cayman Islands, British Virgin Islands, Bermuda und Gibraltar, Kanalinseln wie Jersey und Guernsey und dem Commonwealth-Mitglied Mauritius macht bis zu 50% aller globalen Offshore-Finanzplätze aus. Die Gesamteinlagen werden vorsichtig auf über 15 Billionen Dollar geschätzt. And at the end of the day, London does have the ability to strike down the legislation, this tax haven legislation, if it wants to. It just has chosen not to. All dem könnte die Regierung in London ein Ende machen. Sie hat sich entschieden, es nicht zu tun. Hi. Hello. You're waiting for someone? I'm waiting for someone, yeah. Okay. Basically, almost by definition, tax havens are anti-democratic. Because basically you have, in these places, you have small groups of insiders getting together to make laws. Steueroasen seien grundsätzlich antidemokratisch, weil hier nur eine kleine Gruppe von Insidern die Gesetze bestimmt. They are designed to target the people of the United States or Argentina or Germany or whatever. Gesetze, die nicht auf die Bevölkerung der Cayman Islands, sondern auf Gesellschaften irgendwo in der Welt und auch in Deutschland zielen. Profiteure, so Jackson, seien die Eliten, die sich den Steuern entziehen, während die anderen im Staub zurückblieben. It also creates impunity for elites in this ability to escape and to leave everybody else in the dust. Die letzte Frau, die mich vor der Tür der Deutschen Bank in Georgetown mustert, hat scheinbar mehr zu bestimmen, mir allerdings nichts zu sagen. Tax havens played a very, very important role in the global financial crisis, if you consider tax havens in the broad sense of the term as these escape routes. This escape route mentality is continuing today. Schließlich, sagt Jackson, spielten Steueroasen in den letzten globalen Finanzkrisen eine entscheidende Rolle. Weil sie die Kapitalflucht ermöglichten und nach wie vor ermöglichen. Das ist ja genau das Geschäftsmodell einer Steueroase, die eigenen Gesetze so zu formulieren und anzupassen, dass das Geld zu ihr fließt. Because these places basically are saying, you come and write our laws and we'll watch the money roll in. That's basically the simplest version of their business model. Dazu passt eine Liste des Internationalen Währungsfonds, der untersuchte, mit welchen Ländern das von der existenziellen Wirtschaftskrise bedrohte Griechenland die engsten finanziellen Beziehungen unterhielt. Bei den Top 15 handelte es sich, mit Ausnahme von Deutschland und Frankreich, ausschließlich um Steueroasen, unter anderem die Cayman Islands. You can? Yeah, thank you. Der Blick der Deutsche Bank-Mitarbeiterin klebt an meinem Aufnahmegerät. Er ist ängstlich. Why not? Any reason why not? Thank you. There! This is really exciting if these ships undock. Am beschaulichen Hafen von Georgetown versucht auf einer temporären Bühne ein Animateur, einige hundert Menschen auf ein großes Fest einzustimmen. Er ist, wie viele in der Menge auch, als Pirat verkleidet. And now the pirates are undocking. They're making their way. And of course, if you know, every year we kick off the parade. Es ist der Auftakt der jährlich groß gefeierten Pirates Week. Die Hautfarbe der meisten Besucher ist hell. And we escort the first float, announcing our presence for Pirates Week. Making sure that all of the pirates on the island know that they can come out and party for the 2013-36 annual Pirates Week. I never had a job in 3 years. Am Rand steht ein junger Mann. Er ist hier geboren. Seine Haut ist dunkel. Seit 3 Jahren hat er keinen Job. I used to work in a bank, a mechanic. Er hat schon mal in einer Bank gearbeitet. Als Mechaniker, als Gärtner, Klempner, Elektriker, Schreiner. That's fucked up. Er ist es leid. Aber es ist doch eine reiche Insel. No, yeah, rich, yeah. For the other people. Der Reichtum ist für die anderen, für die, die das Geschäft kontrollieren. At this point, ladies and gentlemen, if we can't take over the island, what are we going to do? We have to have a week of work. We all have to go back to work. The ones that controlling businesses, they we call almost like racism. Er nennt das Geschäft rassistisch. Das System is fucked up, it's corrupted. Yeah, it's all for them. Frustrated, yeah. Very much. Das System läuft verdammt schief, sagt er noch. Alles sei für die anderen, dann zieht er weiter. Die Party beginnt ohne ihn. Ladies and gentlemen, welcome to the 2013 36th Annual National Festival Pirates Week! Einen kleinen Spaziergang entfernt liegt das Uglend House. Es wird von Maples & Calders, einer hier in den 60er Jahren gegründeten, mittlerweile weltweit tätigen Anwaltskanzlei betrieben und verfügt über 5 Stockwerke, in denen gut 18.000 juristische Einheiten verwaltet werden. US-Präsident Obama stellte in einer Rede 2009 die rhetorische Frage, ob es sich bei dem Uglend House um das größte Gebäude der Welt oder um den größten Steuerbetrug aller Zeiten handle. Seine Berater hatten vermutlich einfach vergessen, ihn daran zu erinnern, dass im US-Bundesstaat Delaware ein kleineres Haus steht, in dem gleich 200.000 Firmen ihren offiziellen Sitz haben. Hello, sir. Hey, how are you, sir? I'm a journalist and I would like to talk to or ask whether it's possible to talk to someone who is responsible for Uglend House. Trotzdem, 18.000 Firmen auf 5 Stockwerken, alle Achtung. Das nötigt Respekt ab und führt zu ein paar Fragen, die ich gern stellen würde. Beim freundlichen Pförtner geht es los. Uglend House. Yeah. Regarding what? I beg your pardon? Regarding what? About business aspects, very, very general. You know, the house is quite well known because there are very many corporations and I would like to get an idea how it works. Ich habe natürlich auch Geschäfte abgewickelt, die damals, glaube ich, noch im grauen Bereich waren. Und gut, in der Cayman Islands ist man ja relativ sicher, also von den Behörden und so weiter. Rudolf Elmer, ein freundlicher, 58 Jahre alter Schweizer, arbeitete bis Ende 2002 8 Jahre lang für die Schweizer Bank Julius Baer auf den Cayman Islands. Aber natürlich habe ich auch mitgeholfen bei der Steuerhinterziehung. That's a recording. Oh, okay. Als Elmer aussteigen will, fühlt er sich von der Bank unter Druck gesetzt. Elmer kooperiert mit der Enthüllungsplattform WikiLeaks und landet wegen Verletzung des Schweizer Bankgeheimnisses für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft. Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. Es gab deutsche Kunden auf jeden Fall. Das jetzt nicht nur in den Caymans, sondern ich war ja auch in Mauritius für Standard Bank of Africa und es sind natürlich high net worth individuals, also der eine, der hat jetzt ein Portfolio, nur das Finanzvermögen von 120 Millionen US-Dollar, hat dann aber in der Schweiz gelebt. Diese Familienvermögen werden dort verwaltet, das ist aber nicht nur vom Deutschen, sondern ganz global. Es ist nicht das Geschäft des kleinen Mannes, das ist das Geschäft von Reichen und Superreichen mit ihren Offshore-Konstrukten. Die reisen um die Welt, die können das Geld dann dort beziehen, wo sie wollen. Persönlich kennengelernt hat Elmer keinen seiner Kunden. Bei der Frage muss er grinsen. Ein Kunde wird kaum in die Cayman Islands fliegen, weil jeden Kontakt, der der Kunde mit den Cayman Islands hat oder mit einer Verdunklungs- und Verschleierungsoasen, könnte ein Problem werden in Deutschland. Also Telefonüberwachung, Telefonrecords, Korrespondenz, Fax. Your name, sir? Klare, K-L-A-R-E. I'm from German media. Miss Chelsea? Wenn Elmer mit der Schweizer Zentrale oder der zuständigen Dépendance von Julius Baer in New York kommunizierte, verschleierte er die Namen der Kunden. Post aus der Schweiz bekam er, insbesondere wenn es um US-amerikanische Kunden ging, auf keinen Fall über New York. Der Kunde wird über einen Steueranwalt oder über eine Schweizer Bank oder über ein Family Office in der Schweiz, würde er den Kontakt schaffen in die Cayman Islands. Weil das ist etwas vom Gefährlichsten, dass man direkt mit dem Kunden kommuniziert aus den Cayman Islands. Weil das ist so offensichtlich für die Steuerfahnder, dass da was läuft, oder? Also, bei weitem nicht alle Banken kommen für solche Geschäfte in Frage, sagt Elmer. Also mit einer kleinen Bank wird das nicht machen, eine Raiffeisenbank oder eine Volksbank oder eine Sparkasse in Deutschland wird solche Geschäfte nicht machen. Die haben ja gar nicht die Fähigkeiten dazu. Da werden sie zur Deutschen Bank gehen. I'm Jörn Klare, I'm a journalist from Germany. Yes, I saw your email. Sorry, I had Chelsea ist fürs Marketing zuständig und überrascht, dass ich hier vor ihr stehe. Meine Mails hatte sie ja erhalten, wie sie zugibt, war aber leider noch nicht dazu gekommen zu antworten. Is there a chance? Unfortunately, all of the senior partners are traveling. Nein, ein Interview werde es nicht geben. Alle, die dafür in Frage kämen, seien überall in der Welt unterwegs. Aber es gäbe doch eine Website, auf der alles erklärt werde. Die kenne ich aber schon. Alles in Ordnung, heißt es da. Alles legal. Üblich ist, ich brauche ein Konstrukt, das ist mein Vermögen und 4-5 Millionen Euro aufwärts, dort wird es interessant, also für den ersten Schritt. Aber da geht dann rauf bis 200-300-500 Millionen Euros. Und das kann dann ein Trust sein in den Caymans, der dann eine Gesellschaft in den BVIs hat, eine in Guernsey, eine in Jersey. Bei verschiedenen Verdunklungs- und Verschleierungsrasen haben sie verschiedene Produkte, die interessant sind. Also jetzt wiederum bei den Cayman Islands zum Beispiel die Hedgefonds, oder? Etwa 75% aller Hedgefonds weltweit sind auf den Cayman Islands registriert. Wie gehabt gilt, je verschachtelter die Konstruktion zwischen den einzelnen Offshore-Finanzplätzen mit ihrer jeweiligen Anonymitätsgarantie, desto geringer die Chancen für die Steuerfahnder. Außer sie sind, das traue ich Ihnen nicht zu, dass sie die ganzen Bankakten und alles bei Ihnen zu Hause lagen und da kommt der deutsche Steuerfahnder und macht eine Hausdurchsuchung. Dann haben Sie Pech gehabt. Dann haben Sie wirklich Pech gehabt. Elmer glaubt, dass nur härtere Sanktionen zu einer Veränderung führen können. Wenn Banken und Beraterfirmen bei Steuerhinterziehung helfen, müssen sie viel eher mit Gefängnisstrafen belangt werden. Und nicht nur mit Geldbußen. Von den Reden und Ankündigungen der Politiker, den Bemühungen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung im Auftrag der G20 und den Behauptungen, dass sich trotz aller Abkommen der letzten Zeit im Steueroasengeschäft wirklich etwas Grundlegendes geändert hat oder bald ändern wird, hält er genau nichts. Nein, ich bin nicht davon überzeugt. Nein, überhaupt nicht. Nein. Das hat sich jetzt ein bisschen verlagert. Man spricht über das Thema. Das ist die Hoffnung, oder? Dass es transparenter wird in der Gesellschaft. Aber die Taten, die fehlen. Also, was ich sicher sehe, ist die Suche nach neuen Märkten. Und das ist Asien, oder? Singapur und so weiter. Und neue Steueroasen, die entstehen, oder? Also Ghana zum Beispiel, oder? Das ist dann nicht ganz so, dass es nur eine Erfindung der westlichen Welt ist. Jetzt verlagert sich das in die östliche Welt. Hongkong, Singapur, Seychellen, Mauritius. Ich meine, 40% aller Investitionen nach Indien laufen über Mauritius. Und der Druck, den die Demonstrationen auf der Straße erzeugen. Die Berichte des Tax Justice Networks. Die Berichte in den Medien, die Veröffentlichungen durch Offshore-Leaks. Was wird das ändern? Elmer schüttelt den Kopf. Ja, Dr. Winker, Jörn Klare hier vom ARD-Rundfunk. Ich möchte Sie gleich darauf hinweisen, dass dieses Gespräch aufgezeichnet wird. Es geht um Auskünfte zu Geschäften der Deutschen Bank auf den Cayman Islands. Noch ein Versuch, von der Deutschen Bank eine Aussage zu ihren Geschäften zu bekommen. Ja. Darf ich Ihnen dazu ein paar Fragen stellen? Haben wir schon mal über das Thema miteinander gesprochen? Wir hatten schon mal miteinander gesprochen, ja. Ja. Damals sagten Sie mir, dass Sie sich da überhaupt nicht zu äußern wollten. Und deswegen frage ich vorab, ob es möglich ist, darüber zu sprechen. Hallo? Hallo? Welcome, ladies and gentlemen, to another beautiful Pirates Week Festival. Am Hafen von Georgetown wartet am späten Nachmittag alles auf den Start der Parade. Piraten, wohin man schaut. Väter, Mütter, Kinder in mehr oder weniger überzeugenden Verkleidungen. Die Pirates Week, vor vielen Jahren vom Touristenbüro initiiert, ist das Volksfest schlechthin auf den Cayman Islands. The whole idea of us celebrating pirates. I mean, who were pirates? Während am Hafen die Stimmung steigt, stellt Roy Bodden am stillen Rand der Stadt eine große Spielverderberfrage. Wer sind eigentlich Piraten? Pirates weren't good people, so why should I celebrate piracy? I'm not a pirate. Keine guten Leute, da ist er sich sicher. Roy Bodden ist 67 Jahre alt, war mal Bildungsminister und ist heute Präsident der Universität von Georgetown. You know, I'm certainly not a pirate. My folks came from West Africa against our will. We didn't sail here with any black flag flying in. Ho ho ho, mate in. No. No, and so I think that's bad to build a country off. Seine Vorfahren wurden als Sklaven aus Westafrika hierher gebracht. Unter der Flagge der Piraten. Kein Grund zum Feiern, findet Bodden. Sein Ruf auf der Insel ist tadellos, vielleicht mal abgesehen von den Kreisen der Finanzindustrie, deren Geschäfte er grundsätzlich in Frage stellt. Why should we say, send me all the money that you can take out of all these jurisdictions in Europe that you don't want to pay tax on? I'll hold it for you. No. Warum, fragt er, sollen wir sagen, schickt uns all das Geld aus Europa und ihr müsst keine Steuern zahlen, solange ich darauf aufpasse? Personally, I have a social conscience. Er habe schließlich ein soziales Bewusstsein. Warum sollte er wollen, dass ein afrikanischer Diktator, dessen Volk verhungere oder massakriert werde, sein Blutgeld in Boddens Land bringe? When he massacred so many hundred thousand. No. Eine Studie der Universität von Massachusetts zur Steuerflucht in 33 afrikanischen Ländern spricht von einem Verlust von $1 Billion seit den 70er Jahren. Bodden leidet unter dem Ruf seiner Heimat. Dazu kommt, die Cayman Islands hangeln selbst am finanziellen Abgrund entlang. Eine Folge von falschen Investitionen und fehlenden Einkünften. Die Staatseinnahmen stammen vorwiegend aus einer Einfuhrsteuer in Höhe von 20% auf Verbrauchsgüter – und damit eben auch auf Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Butter und Eier. So they put on the flour and the sugar and the butter and the eggs that all of us eat, and so the poor pay a disproportionate amount than the rich. That is what persists. Was bedeutet, dass die Armen hier einen proportional größeren Teil als die Reichen zahlen? Bodden muss zum nächsten Termin, die Uni, seine Studenten. Er ist viel beschäftigt. Die Parade ist unterwegs. Ein knappes Dutzend lokaler Gruppen, einige mit einer großen Soundanlage auf einem LKW. Nur eine Amateurband spielt live, dazu jede Menge Konfettikanonen und Perlenketten, die an die Zuschauer am Straßenrand verteilt werden. Auf der Bühne steht eine lokale Reggae-Band. Die Menge davor ist mindestens vergnügungsfreudig. Mit genug Geld kann das Leben auf den Cayman Islands sehr, sehr schön sein. Gib mir die Fuß, schrei ein Kulak! One, Robbie, two, Robbie, one, bring it up a little bit. Watch it, go! Front the road, we'll cross you and tell. Super morning, but we are tell. We're taking away San Island is. 3 Kilometer weiter wartet Gonzalo Chales in einem Café. Er ist der offizielle Sprecher der örtlichen Finanzindustrie. Freundlich ist der gebürtige Argentinier um die 50 und ein wenig müde. Erst in der Nacht zuvor ist er von einer Dienstreise aus Europa zurückgekehrt. And I'm going back to the Justice Network Secrecy Index. If you just take the time to go through this, it's a piece of. Seine Meinung zum neuesten Bericht des Tax Justice Networks, der die Cayman Islands nach wie vor als eine der größten Steueroasen weltweit führt, ist eindeutig. Absolute nonsense. Bedeutet das, dass auf den Cayman Islands alles in Ordnung ist? Don't believe the figures that are quoted. Man solle all die Zahlen, die kursieren, nicht ernst nehmen, sagt Chales. Er ist überzeugt, dass über 99% der Geschäfte hier legal sind, dass es für Steuerhinterziehung hier keine Beweise gibt und dass die Caymans doch nur die Strukturen schaffen, die Investitionen ermöglichen. Denn das sei es doch, was hier passiert. Chales sieht die Insel nicht in erster Linie als Profiteur, sondern als Motor oder besser als Durchlauferhitzer der Globalisierung, ohne die vieles gar nicht möglich wäre. Dann holt er weit aus und konstruiert Beispiele von Investoren aus verschiedenen Ländern, die vielleicht in einem noch anderen Land investieren wollen, dafür aber einen geeigneten Ort suchen, in dem all die wichtigen Verträge geschlossen werden sollen. Und dafür brauche man 2 Dinge. Ein funktionierendes Rechtssystem wie das der Inseln mit Großbritannien im Hintergrund und die Garantie, dass man sich nicht mit Steuerproblemen rumschlagen muss. Also genau das, was die Caymans bieten. So, what we do is, we create that structure. Alle Investoren würden dann ja ihre Gewinne brav in ihren Heimatländern versteuern, glaubt oder behauptet zumindest Chales. Ist ja schließlich nicht sein Problem. We shouldn't be in a situation where we need to create an army of civil servants. Er sieht es nicht als Aufgabe der Caymans, dass ein Heer von Beamten die Unternehmen hinsichtlich der Steuervorschriften ihrer Heimatländer überprüft. Based on the tax codes of the countries where they are. Er will nicht der Polizist für die Gesetze anderer Länder sein. I'm not here to police other people's laws. Tatsächlich gibt es mittlerweile Informationsaustauschabkommen mit vielen Ländern, auch mit Deutschland. Ein Informationsaustauschabkommen allerdings, das eine Reihe von Ausnahmen enthält und nach Aussage von Steuerfahndern in der Praxis alles andere als reibungslos funktioniert. Trotzdem, die richtig schmutzigen Geschäfte wie die Wäsche von Drogengeldern, aber auch die Steuerhinterziehung im großen Stil erledigen inzwischen wohl andere Steueroasen, wie die Cook Islands, Vanuatu und Uruguay. Die Caymans sind dabei, sich auf dem Offshore-Markt als saubere Oase zu etablieren. Wo hochspezialisierte Anwälte in einem Dschungel von Gesetzen die lukrativen Lücken aufspüren, ist es einfach nicht mehr nötig, diese Gesetze zu brechen. Die Frage, ob die Geschäfte auch legitim, also moralisch vertretbar sind, spielt in dieser Logik keine Rolle. Zuletzt wurde bekannt, dass Facebook von seiner Europazentrale in Irland aus im Jahr 2012 an die 800 Millionen Euro auf die Cayman Islands verschob. Auf Nachfrage teilte Facebook mit, dass man sich an alle geltenden Steuer- und Bilanzierungsvorschriften halte. Und während im Hafen das große Piratenfeuerwerk beginnt, betont Challes noch einmal, dass man auch innerhalb des legalen Rahmens sehr weit komme. Within a legal framework, you can take it to the extreme. The duty of the person that is managing. Und dass es eben die Aufgabe eines Managers sei, für seine Aktionäre so viel Reingewinn wie möglich aus einem Unternehmen zu holen. Und dass man von so einem Manager nicht erwarten dürfe, dass er 10, 15 oder 20% Steuern zahle, wenn es auch mit 2% ginge. Also lehnt sich der Sprecher der Finanzindustrie der Cayman Islands zurück und sagt schließlich genau das, was auch die größten Kritiker des globalen Steuersystems sagen. Das System hat versagt. Allerdings sagt Challes das mit einem Lächeln. Denn die Gewinner dieses Versagens sind die Kapitalgesellschaften auf den Cayman Islands und in allen übrigen Steueroasen der Welt. Ja, hallo? Ach. Herr Winker von der Deutschen Bank ruft nochmal zurück. Er habe nicht aufgelegt, sagt er, wir seien irgendwie unterbrochen worden. Aber es bleibt dabei. Keine Stellungnahme vor dem Mikrofon. Als Trost verweist er auf ein Dokument zum Thema, das er mir zuschicken wolle. 2 Stunden später kommt dann eine E-Mail. Ohne Dokument. Dafür mit dem knappen Hinweis, dass die Deutsche Bank ihre Dienstleistungen für vermögende Kunden auf der Grundlage anbietet, dass die Kunden ihre Steuerangelegenheiten vollumfänglich regeln und dabei alle Steuergesetze und Meldeverpflichtungen befolgen. Also wenn ich jetzt mal pro Deutsche Bank reden würde, dann würde ich sagen, weil viele ihrer Kunden dort unterwegs sind, ist es dort selbstverständlich, dass die Deutsche Bank dort auch präsent ist. Ralf Brinkhaus ist Diplomökonom, Steuerberater und als Abgeordneter der CDU Mitglied im Finanzausschuss des Bundestages. Wenn ich jetzt kritischer wäre, dann würde ich sagen, die helfen ihren Kunden dabei, Steueroptimierung zu betreiben. So richtig kritisch will Brinkhaus aber nicht sein. Dafür gesteht er ein, dass die hochkomplexe, globalisierte Wirtschaft mit nationalen Gesetzen nicht in den Griff zu kriegen ist. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, wurden deswegen auch in Deutschland immer wieder die Unternehmenssteuersätze gesenkt. Ein großer internationaler Steuersenkungswettlauf, eine Spirale nach unten. Dabei sind deutsche Unternehmen im internationalen Vergleich sogar noch recht stark reguliert. Regulierung und Gesetzgebung läuft im Zweifelsfall immer hinterher. Wenn ich nicht ein Mindestmaß von Moral habe bei den Leuten, die im wirtschaftlichen Bereich agieren, dann wird die ganze Sache nicht funktionieren. Allerdings weiß und sagt auch Brinkhaus, ist das mit der Wirtschaft und der Moral erfahrungsgemäß eine etwas knifflige Angelegenheit. Natürlich ist die Aufgabe eines jeden Vorstandes, der für Steuern zuständig ist, das Bestmögliche aus dem System rauszuholen. Und so wirkt der freundliche Herr Brinkhaus nicht nur kompetent, sondern auch hilflos. In einer idealen Welt wäre es ja so, dass Steuern entscheidungsneutral sind. Das heißt, dass ich alle meine Entscheidungen komplett unabhängig von den Steuern mache. Und immerhin, eine Vision. Das heißt, um diese ideale Welt zu verwirklichen, bräuchten wir ein einheitliches Steuersystem in der ganzen Welt. Wenn die Wirtschaft globalisiert ist, müssen es auch die Gesetze sein. Womit die Vision des CDU-Mannes den Lösungsansätzen der globalisierungskritischen Organisationen sehr, sehr nahe kommt. Denn das wäre eine Lösung, falls die Wirtschaftsverantwortlichen nicht doch noch die Moral für sich entdecken. Allerdings gibt es da noch Begriffe wie gemeinsam konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, Negativwirkungen der Hinzurechnungsbesteuerungen, Berechnungspreisbemessungen, Dutch and Irish Sandwich-Konstruktionen, die Unterschiede von Inbound- und Outbound-Fällen und noch viele, viele komplizierte Dinge mehr, bei denen jedes Land seine eigenen Vorstellungen hat. Eine Steuerweltpolizei würde ja auch bedeuten, dass es so einheitliche Steuerregeln für die ganze Welt gibt. Aber da spricht eins gegen, und zwar: Das, was jedes nationale Parlament bis zum letzten Blutstropfen verteidigt, ist das nationale Budgetrecht. Und das ist übrigens auch ein Kampf, den wir innerhalb der EU haben, dass die nationalen Parlamente alle sagen, nee, das ist das Letzte, was uns noch bleibt, dass wir über das Geld, was wir ausgeben, über die Steuern, die wir erheben, selber entscheiden können. Und das macht die ganze Sache problematisch. Übrigens, das ist der Werbeblock jetzt für die CDU. Lieber noch etwas anderes. Es geht um die Frage Geld oder Gerechtigkeit. Es muss nicht unbedingt immer zum Vorteil von Deutschland sein. Es kann durchaus auch mal so sein, dass dabei Folgendes herauskommt, dass ein Unternehmen in Deutschland zu viel versteuert und in einem Schwellenland zu wenig versteuert und dass man Steuersubstrat dann in diese Schwellenländer rübergeben würde. Und wer meint, dass eine internationale Vereinheitlichung der Steuerregeln unbedingt immer zum Vorteil von Deutschland ist, der kann sich an der einen oder anderen Stelle auch böse ins eigene Fleisch schneiden. Und wer will sich schon böse ins eigene Fleisch schneiden? Was vielleicht auch erklärt, warum die Politik, insbesondere die international durchaus einflussreiche deutsche Politik, das Thema nicht ganz so drängend angeht. Denn was global gerechter ist, muss keinesfalls lohnender für das Exportland Deutschland sein. Schließlich leidet der deutsche Fiskus nicht nur an den internationalen Steuertricksereien, die deutschen Steuereinnahmen profitieren auch davon. Wenn Sie mich jetzt fragen, haben wir da jetzt in den nächsten 5 Jahren den ganz großen Durchbruch zu erwarten? Dann würde ich sagen, nein, das dauert länger. Leck in der Steueroase von Jörn Klare. Mit Sebastian Blomberg und Anne Weber. Technische Realisation Elke Kellermann und Birgit Gall. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem NDR Info Reporter Pool für das ARD Radio Feature 2014.